Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Durchgeknallte Alte. Ich möchte mit alten oder älteren Leuten reden, die von sich aus sagen, ich bin ein bisschen anders drauf als so vielleicht die normalen alten oder älteren Leute. Ich bin ein bisschen verrückt, ich bin ein bisschen schräg, ich bin halt ein bisschen durchgeknallt. Mit solchen älteren Leuten möchte ich reden. Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Die erste Anruferin ist 76 Jahre alt und heißt Ursula. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Ursula. Ja, hallo. Du bist eine durchgeknallte Alte. Ja, mein Lieber, aber was für eine. Aber was für eine? Warum? Also, ich habe mich entschlossen, ich bin schon jahrelang hier in Urlaub gefahren, in Tunesien. Ja. Und bin dann mit meiner Tochter aus dem Frankfurter Raum nach dem Norden gezogen, nach Steinau, das ist bei Cuxhaven, und habe mich da aber gar nicht so wohl gefühlt, weil ich unter multipler Arthrose leide. Mhm. Und bin dann einfach im Oktober 53 in Urlaub gefahren, wieder nach Tunesien. 1953? 93. Und habe mich da so wohl gefühlt. Ja. Und da habe ich mir überlegt, was tue ich mir eigentlich an? Warum wohne ich nicht hier für immer? Mhm. Ich habe mir eine Wohnung gesucht, mich angemeldet, Konto eröffnet, alles, was man so machen muss, nicht? Carte de jour beantragt. Ja. Hab meine Tochter angerufen und hab gesagt, sitzt du? Fragst du, warum? Ich sag, also hör mal, wir brauchen den Schweinestall für mich nicht ausbauen. Sie war da hochgezogen in so ein Bauernhaus. Ja. Ich wollte aber für mich alleine wohnen. Und du solltest in den Schweinestall? Ja, und da wollte man Schweinestall ausbauen. Und du sagst, ja, wieso denn? Was ist los? Ja. Ich sag, also pass auf, ich habe hier eine Wohnung gemietet, ich ziehe hier runter. Nach Tunesien? Ja, und er sagt, ach Mutti, du bist ja verrückt. Ich sag, du, ich bin verrückt, aber nicht doof. Ja. Ich muss da leben, wo es mir gut geht. Da warst du 69 Jahre alt. 68. 68 Jahre alt. Ja. Und dann bist du in der Tat im Alter von 68 übergesiedelt von Deutschland nach Tunesien. Ja, und da bin ich ja. Ich und bis heute Haus. Und bis heute immer noch da. Ja, pass auf, ich bin nach Hause, ja. Mitte November, hab bis Ende Dezember meinen ganzen Klunkerkram verkauft, aha, alles. Alles. Die Sachen standen noch alle in den Pferdeställen rum, noch verpackt alles, nicht? Aha. Weil ja meine Wohnung noch nicht fertig war. Alles verkloppt. Da haben meine Kinder auch mal später nicht so viel Arbeit mit mir. Mhm. Und hab dann im Januar mein Auto bis unter das Dach vollgeladen. Mhm. Und bin dann am 6. Januar 1994. Ach, mit dem Auto. Bis nach, erstmal in die Schweiz gefahren, hab da übernachtet. Ja. Dann bin ich bis nach Genua in Hafen. Mhm. Hab da noch mal eine Nacht übernachtet, aha, und bin dann 24 Stunden rüber nach Tunis. Das ist ja wirklich verrückt. Also da würde ich jetzt, ich meine es nicht böse, da glaube ich, passt die Sendung wirklich, durchgeknallte Alte. Ja. Du bist auf Tunesien gekommen durch den Urlaub, weil es schön war und warm dort war. Und die Menschen hier sind menschlich. Ja. Wo genau wohnst du in Tunesien? In Hammamet. Aha, ich war mal auf Djerba. Auf Djerba, ja, da war ich noch nicht, da warst du noch nicht. Noch mal hinfahren. Wie ist es dir denn dann gelungen? Ich meine, es ist ja nun doch ein ganz anderer Kulturkreis, es herrschen andere Traditionen, andere Sitten. Wie ist es dir gelungen, dort Fuß zu fassen? Ja, ich habe mich schon jahrelang damit befasst. Ich bin ja schon jahrelang hier runtergefahren, mhm, habe mich mit der Kultur vertraut gemacht, habe das Land besichtigt, habe die Leute kennengelernt. Ich habe nie so am Strand gelegen. Mhm. Ich musste immer in die Familien rein, ich musste, die sprechen ja fast alle Französisch, mhm, und ich musste die Leute und das Land kennenlernen und ich habe sie so lieb gewonnen, da habe ich gedacht, also ein anderes Land kommt für mich gar nicht in Frage. Was war, wenn du jetzt so zurückdenkst, was war die Hauptschwierigkeit, um Fuß zu fassen? Überhaupt keine. Gar keine. Also du würdest sagen, das war eine richtig große und wichtige Entscheidung für dein Leben, das dann ja doch noch gemacht zu haben. Ja, und man soll wirklich da leben, wo man wegen der Gesundheit, ich habe ja diese scheiß Arthrose, entschuldige, aber so dass ich jeden Tag schwimmen gehe, und meine Wassergymnastik mache. Ja. Und dann gehe ich auch, jetzt bin ich schon anderthalb Jahre nicht tanzen gegangen, aber ich will das wieder anfangen. Hast du dich denn in Tunesien auch vielleicht nochmal verliebt? Ja, ich hatte mich mal verliebt. Ja. Ja. Aber jetzt bin ich darüber weg, also jetzt. Ja. Ja. Aber du hast Freunde gefunden und hast einen intakten Bekanntenkreis um dich herum. Ja, ich habe, aber weißt du, ich habe hier so viel zu tun und ich habe einen Garten und habe 10 normale Katzen und noch 6 kleine und habe eine Schildkrötenzucht und ich habe zu tun noch und noch. Kein Heimweh nach Deutschland? Überhaupt nicht, ich war schon 4 Jahre nicht vier da. 4 Jahre schon nicht da. Und ich hatte, also dass ich dich überhaupt kennengelernt habe, habe ich meiner Tochter Brigitte zu verdanken. Aha. Die sagt, Mensch, Mutti, du musst mal Domian gucken. Ich guck das jede Nacht. Und da habe ich gesagt, naja, wo ist denn das WDR? Und da habe ich, ich habe mir ja hier ein neues Gerät gekauft. Ja. Also, Gott, wie heißt der schnell? Also, wo man, ich sehe auch Thailand, ich sehe M3 und ich sehe Frankreich, ich sehe alles. Also dadurch kriegst du ja so ein bisschen Heimat dann doch immer noch in die gute Stube, ne? Indem du die Programme aus Deutschland empfängst. Warst du, Ursula, früher auch manchmal eher so ein verrücktes Huhn oder kam das jetzt erst im Alter? Nee, ich bin schon immer so verrückt. Immer so gewesen. Ja, ich habe schon immer in der Schule auf der Strafbank sitzen müssen, weil ich durch mein lebhaftes Wesen oft den Unterricht gestört habe, stand in meinem Zeugnis. Ja. Und trotzdem war ich aber beliebt, ich war im Schulorchester, ich war erster Geiger, schon mit 10 Jahren. Und also ich bin immer ein bisschen durchgeknallt gewesen. Gibt es denn in Tunesien auch so etwas wie Ausländerfeindlichkeit, jetzt bezogen auf deine Person? Du bist ja in Tunesien eine Ausländerin. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Ich bin hier integriert. Ich sag ja, ich bin so glücklich hier. Mhm. Meine Tochter hat nämlich gesagt, warum gehst du nicht nach Spanien? Ich sag, hör mal, die Europäer sind doch alle bekloppt. Ich sag, hier ist es noch, du kannst hier leben. War es für dich schwierig, das ist ja ein muslimischer Staat, Tunesien, mit der Religion irgendwie in Kontakt zu kommen oder etwas warm zu werden? Also ich bin Muslimin. Ach so. Ich habe den Koran mir bei Bertelsmann gekauft, schon länger, sobald er rauskam. Warst du schon Muslimin, bevor du nach Tunesien gegangen bist? Nein. Aha. Und dann habe ich hier die Gebete gelernt und dann bin ich zum Mufti nach Tunis. Ja. Und der hat mir das alles, hat's abgehört und dann hat er mir das Zertifikat gegeben, weil ich auch nach muslimischen, Ritus hier beerdigt werden will. Aha. Wie ist dieser Ritus? Kannst du den kurz beschreiben? Ja, das ist, also da erstmal, du bist gestorben, nächsten Tag wirst du schon beerdigt. Mhm. Und da wirst du auf so einer Trage erstmal durch einen Ort getragen, ein Teil, und dann wirst du du trägst einen weißen Anzug aus Leinen und wirst in ein Leinentuch gepackt und kommst da in so einen schmalen, gemauerten Sarg. Ah, ja. Und ich freue mich schon darauf, also das ist erst in 24 Jahren. Nicht? Natürlich, also frühestens. Und zwar ist das direkt am Meer. Aha, also der Friedhof ist direkt am Meer. Direkt am Meer, da kann ich dann nachts als Geist schwimmen. Oder ich wünsche dir, dass du 100 Jahre alt wirst oder 110 Jahre alt wirst. Dir gefällt es so gut da, dass du das noch sehr lange genießen kannst. Ja, also weißt du, ich habe zwar meine Gebrechen, das wollte ich auch mal dir sagen. Ja. Du hast immer Angst vorm Alter. Ja. Domian, du merkst das überhaupt nicht. Ja, ich glaube, das ist aber auch eine Frage der Einstellung. Wenn man so positiv an alles herangeht, wie du es zu tun scheinst. Ja. Dann ich war mal so depressiv, ich hatte in 2 Jahren 4 liebe Menschen verloren. Mhm. Und da war ich so depressiv und ich war krank. Mhm. Und da habe ich mir einen Ruck gegeben, habe in den Spiegel geguckt, da habe ich gesagt, bist du verrückt? Mhm. Setz dich auf dein Fahrrad, nimm Walkman, mach Musik und fahr in die Landschaft. Und du, das habe ich gemacht. Würdest du sagen, dass Tunesien insofern auch wohltuend auf deine Seele, auf deine Stimmung sich auswirkt, weil A, das Wetter immer gut ist oder meistens gut ist und das Licht auch von besonderer Natur ist gegenüber unserem Licht hier? Ja, die Sonne, wenn du hier, also, du bist ja ein ganz anderer Mensch, wenn du Sonne hast. Absolut, ja. Und der Duft hier, und ich habe in meinem Gärtchen habe ich Orangen und die blühen jetzt alle. Das klingt wie ein kleiner Bericht aus dem Garten Eden. Das kann ich dir sagen. Und das Schönste ist ja, ich bin ja FKK-Anhänger, schon von Baby an. Ja. Und wenn ich hier, ich gehe ja meistens ohne was in meinem Garten rum. Mhm. Und wenn dann meine Wirtin, das ist auch eine junge Frau, und ihr Mann, wenn die mal so kommen und sagt, bist du im Paradies oder können wir rein? Du sagst gerade eine Wirtin, das heißt, du hast dir nicht ein eigenes kleines Häuschen gekauft, sondern du wohnst zur Miete. Nein, ich wohne zur Miete in einem kleinen Häuschen auf einem Gelände, wo der Wirt und die Wirtin mit ihren zwei Kindern auch wohnen. Achso, wie hoch ist denn so die Miete in Tunesien? Was zahlst du da im Monat? Ich zahle für 68 Quadratmeter mit Garten, mit Terrasse, mit allem und teilmöbliert. Mhm. Schlafzimmer, Gästezimmer ist möbliert. Mhm. Die Küche ist mit Therme und Herd und Kühlschrank ausgestattet, eingebaute Möbel. Im Wohnzimmer war ein Tisch mit vier Stühlen und eine gemauerte Couch. Mhm. Und da zahle ich 300 Dinar, das sind rund knapp 500 Mark. 500 Mark, kann man nicht sagen. Und weißt du, wichtig ist, dass die Menschen, mit denen du hier lebst, das sind Menschen. Mhm. Verstehst du, die haben noch Zeit. Mhm. Und die kümmern sich um dich, wenn die mich mal nicht sehen, dann schicken die entweder die Kinder oder die Siehem kommt vor und sagt, ist alles in Ordnung? Also ich höre schon, dass es hier rundherum gut geht, Ursula. Ach, ich bin total glücklich hier. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander haben reden können. Und ich hoffe, dass du mal meinen Geburtstagsbrief liest. Ich habe nämlich, da du nicht schlafen kannst, habe ich dir das aufgeschrieben, dass du dir mal das Buch besorgen sollst. Und zwar, die Behandlung heißt Mutras. Vielleicht findest du ja den Brief noch vom 12.12. Und da musst du deine Finger, den kleinen Finger von der linken Hand mit dem Daumen zusammendrücken und den Zeigefinger und den Daumen von der rechten Hand. Ich such mal. Und du kannst gut schlafen. Ich such nochmal und dann werde ich das Experiment machen. Ich sage schöne. Du musst dir mal das Buch besorgen. Werde ich machen. Das Silber, Mutra. Ich sage schöne und herzliche Grüße nach Tunesien. Ja, und wünsche dir. Kann ich bloß meiner Tochter, die ich 4 Jahre nicht gesehen habe, ganz schnell grüßen? Ja, darfst du. Du darfst das. Hallo Brigitte, ich grüße dich und gucke unser Domian. Ich könnte ihn küssen. Das ist lieb von dir, Ursula. Alles Gute. Ja. Und lass es dir weiterhin wirklich so angenehm ergehen wie bisher in Tunesien. Ja. Auf Wiederhören. Und bleib schön gesund. Jo. Tschüss. Und nimm nicht so viel Pillen. Nein, mach ich nicht. Tschüss. Mach Mut raus. Die Ursula weiß gut Bescheid. Tschüss, Ursula. Also meine Lieben, unser Thema heißt durchgeknallte Alte und damit meine ich oder meinen wir durchgeknallte alte Leute. Wir kriegen hier nämlich ständig Anrufe von jungen Männern, die über ihre Freunde, ja es ist wirklich über ihre Freundinnen erzählen wollen. Nein, so meinen wir es natürlich nicht, sondern ich möchte mich unterhalten mit Leuten, mit Alten, mit älteren Menschen, die so ein bisschen unnormal sind und die aber auch sagen, ich stehe dazu, ich gehe einen Weg, den die anderen Älteren nicht gehen. Ich bin ein bisschen verrückt, ich bin ein bisschen schräg drauf, ich bin halt ein bisschen durchgeknallt. Mit solchen älteren Menschen möchte ich sehr gerne reden. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Nächste Anruferin, 78 Jahre alt, ist Eleonore. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Hier ist eine durchgeknallte Alte. Ich vermute das schon, ja, wenn du dich meldest. Warum bist du durchgeknallt? Ich bin in der vorigen Woche 78 geworden. Ja. Und fahre inzwischen meine dritte Mofa seit 1973. Aha. Und ich bin nicht so gut zu Fuß. Aber dadurch, dass ich die Mofa habe, komme ich überall hin, wo ich hin will. Mhm. Und das bringt auch jetzt in mein Alter noch so Lichtpunkte. Insofern, dass mich alle möglichen Leute ansprechen, sich mit mir unterhalten und das so doll finden, dass ich in meinem Alter noch so flott mit der Mofa unterwegs bin. Das ist wahrscheinlich auch ein Bild für die Götter, ne? Wenn du durch die Straßen brauchst. Ja, das Schlimmste ist natürlich der Helm, aber der ist ja nun mal Vorschrift. Stimmt, du musst ja auch einen Helm tragen. Ja. Ja. Wie schnell fährst du denn mit deinem Mofa? Was denn? Wie schnell kannst du mit dem Mofa fahren? Ach, die fährt normalerweise 25. Ja. Aber ich fahre jetzt eine Vespa und die fährt auch mit Rückenwind auf 45. Ich glaube, da bist du wahrscheinlich vielleicht die Einzige in Deutschland, ne, die in dem Alter noch auf einer Vespa fährt. Das weiß ich nicht. Ich finde es nur so erstaunlich, dass mich so viele Leute ansprechen. Und das ist auch immer wieder ein Erfolgserlebnis. Was sagen die Leute denn dann, wenn die dich erstmal erkennen, wenn du deinen Helm abgenommen hast und die sehen, dass deine ältere Dame drunter steckt? Ach ja, die sprechen dir ja schon mit dem Helm an und bewundern das. Ja. Und so beim Einkaufen oder in der Stadt setze ich den Helm natürlich ab. Mhm. Und dann fragen sie mich, wie alt ich bin. Und bewundern das, dass ich, wie gesagt, noch mit der Mofa fahre. Das muss ich nochmal rekonstruieren. Das erste Mofa hast du dir gekauft, da 73. Warst du, da warst du wie alt? 73, Kopfrechnen. 30 Jahre, grob über den Daumen. Ja. Naja, da warst du doch okay. Ne? Da also da lag meine Mutter im Krankenhaus und das Krankenhaus, das lag oben auf dem Berg. Ja. Und dann war das mit dem Fahrrad so wahnsinnig anstrengend. Da bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, mein Gott, nochmal, musst du dich so quälen an den Bergen? Und dann habe ich mir eine Mofa gekauft. Das war die erste, war eine Moto Guzzi. Die zweite war ein Junior Trump. Ja. Und die dritte, ja, das war praktisch ein Abschiedsgeschenk noch von meinem Mann, der ist kurz drauf gestorben. Ja. Der hat mir diese Vespa zum Geburtstag geschenkt. Und 14 Tage später war er tot. Fährst du lieber mit der Vespa als mit so einem Mofa? Die Vespa ist ja eine Mofa. Ja, nennt man, glaube ich, auch Mofa, ne? Aber irgendwie ist es eher so ein Roller, ne? So, ist ja nein, ist schon eine Mofa. Ach so, ist auch eine Mofa. Aber von der Firma Vespa und... Ach so, jetzt verstehe ich das, ja. Ja, nun, also ist ja so wie Fahrrad, ey. Ja, ja, natürlich, ne? Ja. Aber nun ist es ja so, dass viele ältere Leute auch beim Thema Autofahren irgendwann sagen, naja, ich will's dann doch nicht mehr, ich bin vielleicht nicht mehr so reaktionsschnell und so. Da hast du gar keine Probleme mit. Überhaupt nicht. Ja, nein, ich meine, ich bin ja auch ein Schmalspurfahrer im Verkehr. Ja. Und ich fühle mich auch im Verkehr noch sehr wohl. Und ich wünsche mir jeden Tag aufs Neue, dass mir das noch lange so geht, dass ich mit der Mofa fahre. Ja, das macht einen flexibel, ne? Ja. Ja. Wenn ich zum Beispiel mit dem Bus in der Stadt fahre, dann bin ich, wenn ich an der Haltestelle ankomme, tun mir die Füße schon weh. Mhm. Und wenn ich jetzt mit der Mofa in der Stadt fahre, dann bin ich ruckizucki da. Und wenn ich dann meine Füße nicht mehr spüre und wieder auf der Mofa sitze, dann durchströmen mich Glücksgefühle, weil ich sitze und meinen Füßen es wieder so gut geht. Fährst du manchmal auch einfach nur so zum Spaß, so spazieren mit der Mofa? Wenn das Wetter gut ist, ja. Das ja. Ne? Aber du hast keine gleichgesinnte Freundin oder einen Freund, mit dem du mal so eine heiße Spritztour machen könntest. Nein, das habe ich leider nicht. Mhm. Ich habe schon mal mit einer Bekannten, die mit dem Fahrrad und ich mit der Mofa. Ja, das geht nicht. Aber das ist nicht gut. Nee. Du kannst hinten keinen draufnehmen, ne? Nein, du musst, alleine. Also, du machst Einkaufsfahrten, du machst einfach so Spazierfahrten im Sommer, wenn es schön ist. Mhm. Hast du Kinder? Ich habe einen Sohn, aber wie gesagt, der ist weiter weg und von daher habe ich da nicht solchen engen Kontakt. Also, gibt es denn irgendjemanden so in deinem näheren Umfeld, weiß ich jetzt doch, Freunde oder andere Verwandten? Ja, eine ganze Menge. Nee, die zu dir sagen, Mensch, Eleonore, jetzt hör mal auf, in deinem Alter, nachher passiert noch was. Ja, nein, die sagen alle, warum hast du keinen Führerschein gemacht? Mein Mann, der fuhr einen Mercedes und als der tot war, habe ich den verkauft und ich fahre weiter mit der Mofa. Gute Frage eigentlich, warum hast du damals keinen Führerschein gemacht? Ja. Die Frage stelle ich mir heute auch. Ne, so wie du drauf bist, hättest du den noch mit links gemacht wahrscheinlich. Ja, denke ich auch. So, du gehört ja zum Mofa dazu, dass man sich halt auch ein bisschen auskennt, dass man da mal tüftelt und hier mal ein Schräubchen dreht und da mal ölt und so. Machst du das auch oder bringst du es immer in die Werkstatt? Nein, also ab und zu kommt es mal in die Werkstatt, wenn es mal neue Bereifung braucht, weil die Profile nicht mehr so gut sind. Also ich lege schon Wert darauf, dass die verkehrssicher ist. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Das beruhigt mich auch. In der Werkstatt bist du wahrscheinlich auch schon bekannt wie ein bunter Hund, ne? Da gehe ich seit eh und je hin. Die kennen dich schon? Ja, also diese Werkstatt habe ich jetzt seit 15 Jahren. Ja. Die Mofas, die sind ja immer werkstattgebunden. Ach so, weiß ich gar nicht. Und ja, die italienische zum Beispiel, die Moto Guzzi, da musste ich immer mit nach Bochum. Ach so. Ja. Naja, auf alle Fälle, ich darf überhaupt nicht darüber nachdenken, wenn ich da mal nicht mehr mit losflitzen kann. Dann wird ja erheblich was fehlen, ne? Ja, es ist nur im Regen nicht so schön, ne? Ja, im Regen wirst du ja wahrscheinlich auch nicht so viel fahren, vermute ich mal. Ja, ne, wenn man was einkaufen muss, fährt man auch im Regen. Hast du denn da so ein Regencape für? Ach ja, so eine Regenjacke. Mhm. Ach ja, ich bin ja nicht aus Zucker. Du bist nicht aus Zucker. Ja. 78 Jahre alt ist die Eleonore, ne? Ja. Muss man sagen. Jetzt hoffe ich auch, dass du das noch ganz lange machen kannst. Ich habe heute das dritte Mal mit dir gesprochen. Du hast das dritte Mal mit mir? Ach so, du hast schon mal angerufen. Das erste Mal habe ich dir ein Gedicht aufgesagt. Ist es wahr? Das ist aber Jahre her. Ja. Und das zweite Mal habe ich dich angerufen. Worum ging es denn da noch? Das fällt mir gar nicht ein. Wie auch immer. Es war wahrscheinlich auch sehr nett, wie es heute auch wieder nett war, mit dir zu reden. Habe ich aber aufgenommen. Ach, ich weiß. Da habe ich dir erzählt, dass ich von der Gestapo vernommen wurde. Ah, ja, ja. Ich erinnere mich sehr gut. Das war auch schon eine Weile wieder her. Ja. Ja. Also, meine Liebe. Ja. Gute Fahrt weiterhin. Domian. 10 Jahre noch, 15 Jahre. Domian, ich habe noch eine ganz große Bitte. Ja. Und zwar, ich wollte ein Buch verschenken. Mhm. An eine Bekannte, die ist wesentlich jünger, mit der, die kenne ich seit 20 Jahren von, oder 25 Jahren von der Volkshochschule her. Und mit der bekakel ich immer deine ganzen Sendungen. Ja. Und der wollte ich ein Buch schenken und da wollte ich als Lesezeichen praktisch ein Autogramm reinmachen von dir. Schicken wir dir. Und, also die heißt Magitta. Hör auf, wir machen es so. Wir beenden hier ist das Gespräch. Ja. Mein Redakteur, der Wolfgang Spielkowski, ruft dich gleich wieder an und dem kannst du alles sagen, was du möchtest und ich erledige das. Versprochen. Ja, das ist ganz lieb von dir. So machen wir das. Alles Gute dir. Tschüss. Durchgeknallte Alte, unser Thema heute Nacht, durchgeknallte alte Leute, ältere Leute, die so ein bisschen verrückt sind und dazu stehen und denen das auch sehr viel Spaß macht. 0800 5678 111. Die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin, die ist noch nicht so ganz alt, ich würde auch sagen eher jung, aber mal sehen, was sie zu sagen hat. Irene, die ist nämlich 57 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domia. Hallo Irene. Na mein Gott, da bin ich noch ein junger Hüpfer gegen die anderen. Aber also hallo. Mit der Ursula, da würde ich ja gerne wohnen. In Tunesien. In Tunesien. Ja. Das ist ja super. Ja, es ist immer schön, wenn man sich vorstellt, einfach gutes Wetter zu haben. Ne? Oh. Wir sind ja mittlerweile alle so gebeutelt, ne, durch das schlechte Wetter und freuen uns jetzt auf die nächsten Sonnentage. Ne? Es soll ja schön werden. Morgen ist Sommer. Morgen, übermorgen und bis zum Wochenende. Hoffentlich hält sie es auch ein bisschen. Ja, hoffentlich hört die Ursula und dann soll sie mal bei dir anrufen. Die soll ich mal einladen. Da möchte ich ja gerne, die Frau möchte ich einfach gerne tolle mal kennenlernen. Tolle Frau, fand ich auch. Also irgendwie mutig, ne, alles irgendwie so abzubrechen und dann so ein neues Leben da aufzubauen in so einer doch eher fremden Welt. Sagenhaft. Also sowas wäre für mich auch nicht schlecht gewesen, wenn ich bloß nicht so ein Heimweh hätte. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, also auf Dauer hätte ich auch Heimweh nach Deutschland. Also von meinem Heimatort so 20 Kilometer entfernt, dann ist das schon ein bisschen problematisch. Weißt du, ich glaube, ich hätte auf Dauer auch Heimweh mal nach einem verregneten Wald. Weißt du, wenn man immer nur Sonne hat, ist man vielleicht dessen auch überdrüssig. Ne, so Laub zu riechen, so Herbst zu haben, ist ja auch schön irgendwie. Also ich finde, unsere Jahreszeiten finde ich schon schön. Wenn ich sie immer so, finde ich eigentlich auch. Aber sie müssten halt richtig die Jahreszeiten auch sein. Ne? Richtiger Sommer, richtiger Winter, dann wäre es das. Ne? Ja. So, du hast mich angerufen. Ja, ich bin 57 Jahre alt, bin zweifache Oma, aber ja lange nicht so durchgeknallt mit einer beiden alten Damen eben. Aber inwiefern meinst du denn, dass du vielleicht auch ein bisschen durchgeknallt bist? Ja, also ich bin eine ledige Oma. Eine ledige Oma? Eine ledige Oma. Ja, ich habe nie geheiratet. Achso, du warst gar nie verheiratet? Ich war gar nie verheiratet. Das ist natürlich für das Alter und wenn man das so zurückblättert in die damalige Zeit schon ungewöhnlich. Ja, ne? Mein Sohn wird jetzt 34 und mein Vater war sehr erst Beamter und als ich dann schwanger wurde, das war schon etwas problematisch. Mhm. Ja, das also wie viele Kinder hast du? Ich habe nur einen Sohn. Nur den einen Sohn? Ja, ich habe nur einen Sohn und habe aber zwei Enkelkinder. Wie lange warst du denn damals mit dem Vater von deinem Sohn zusammen? So im Großen und Ganzen, glaube ich, ein Jahr. Ach, ein Jahr nur? Ja. Mhm. Und er war auch der erste Mann. Mhm. Und ich habe eigentlich gedacht, ich werde gar nicht schwanger, aber da hatte ich irgendwie ein bisschen vorbei gedacht. Als der Kleine dann zur Welt kam, hat der Mann dich verlassen, oder? Nein, als ich merkte, also er wollte mich unbedingt heiraten. Mhm. Ach so. Und als ich merkte, ich bin schwanger, da habe ich gesagt, so, das war's, so kriegst du mich nicht. Ach. Und da habe ich Schluss gemacht. Warum? Ich dachte, so, das war's. Verstehe ich gar nicht. Eigentlich ist das doch dann eigentlich ein Grund zu sagen, okay, wir gründen jetzt eine Familie und bleiben auch zusammen. Warum hast du denn gesagt, nee, ich will den Mann nicht haben? Hast du ihn nicht geliebt? Wohl nicht so, dass ich gedacht habe, ich könnte so das so ewig und immer mit ihm zusammenbleiben. So stelle ich mir das in der damaligen Zeit schon sehr schwer vor, als alleinerziehende Mutter sich durchzuschlagen. Wie hast du es gemacht? Ja, ich war ja, damals war ich dann bei der Post in Hamburg. Mhm. Da war ich angestellt, war ich im Fernmeldedienst. Ja. Und was, wie hast du, wer hat den Kleinen tagsüber betreut? Nein, und dann bin ich aber dann, als ich dann, als mein Sohn dann geboren wurde, bin ich dann zurückgegangen in meinen Heimatort und habe bei meinen Eltern die ersten 3 Jahre gewohnt. Ach so. Ja. Und dann bin ich wieder zurückgegangen auf ein Amt. Ich habe dann auf einem Amt gearbeitet, was ich, da war ich technische Zeichnerin, habe ich da mal gelernt. Bin dann aber weggegangen nach Hamburg, weil mir dieser Ort, wo ich wohnte, da war mir ein bisschen zu klein. Ich habe gedacht, ich muss mal die große Welt so ein bisschen sehen. Aber dann kam eben mein Sohn dazwischen. So, dann bin ich halt zu meinen Eltern gezogen, habe da 3 Jahre dann, bis mein Sohn 3 Jahre alt war, habe ich dann bei denen gewohnt, bin dann aber ausgezogen. Habe dann meinen Sohn in den Kindergarten gegeben. Und mein Vater, der hat Annoncen aufgeschnitten, weißt du, und mir gegeben, während ich schwanger war. Und dann gesagt, hier kannst du mal hinschreiben. Ach, für Männer? Der Handwerker, der nimmt dich bestimmt, ne? So, ich gesagt, du bist wohl nicht ganz klar. Ist das schon eine ungewöhnliche Vergangenheit, die du hinter dir hast? Und du hast dann nie geheiratet? Hast du denn irgendwann noch mal einen Freund gehabt? Ja, und die waren allerdings immer verheiratet. Ah, die waren verheiratet. Ja, aber ich glaube, ich wollte das auch gar nicht anders. Ja. Ich wollte wohl auch gar nicht anders. Nun bist du 57, haben wir gerade gesagt. Ne? Nun bin ich 57. Inwiefern bist du denn heute noch eher eine ungewöhnliche Frau für dein Alter? Was meinst du? Ich denke, ich bin vielleicht eine etwas ungewöhnliche Oma. Ja, inwiefern? Also ich habe ganz kurze rote Haare. Aha. Klar, die mich auch gerne sehr modisch. Ich bin 1,69, ich bin auch sehr schlank. Ja. Und ja, mache mit meinen Enkelkindern viel dummes Zeug. Wo mein Sohn dann manchmal sagt, Mama. Wie alt sind jetzt die Enkelkinder? 5 ist die Kleine und der Sohn ist 2,75. Süß. 2,75. Einfach süß. Da gehe ich auf, das ist mein Leben. Ich lebe alleine. Meine Katze schnurrt hier im Moment auf meinem Schoß. Sie begrüßt dich auch. Vielen Dank. Schönen Gruß zurück. Ja, das ist wahrscheinlich so eine Oma, wenn die Kiddies mal ein bisschen älter werden, da werden die träumen, da träumen viele ja nur von, ne? So eine durchgeknallte Oma zu haben. Ja, also wenn ich anrufe, dann sagt dann mein Sohn oder meine Schwiegertochter, hier komm mal her, Oma ist am Telefon. Welche, die mit den roten Haaren oder Oma Brigitte? Du bist wahrscheinlich so eine Oma in 10, 15 Jahren, gehst du mit denen noch in die Disco? Ja, da stelle ich mir so ganz toll vor. Ich stelle mir das so vor, dass ich mal zu meiner Enkeltochter so ein ganz intensives, freundschaftliches Verhältnis. Also die beste Freundin quasi. Ja. Mhm. Ja, auch jetzt. Ich habe sehr viel Zeit, da ich arbeitslos bin. Und wir wohnen nicht weit auseinander. Mal fahre ich mit dem Fahrrad dahin, das sind so 30 Kilometer. Sag mal, Irene, in dem Alter ganz kurze, knallrote Haare, die hast du gefärbt, ne? Klar. Die habe ich gefärbt, ich weiß gar nicht, wie sauer ich bin, will ich auch gar nicht wissen. Du wohnst auf in einem kleineren Ort, ne? Ja, ja. Da rümpfen doch wahrscheinlich die meisten Leute die Nase, ne? Nun, es ist nicht so ein Dorf von 5000 Personen. Ja, aber egal. Ja, aber egal, ne? Das ist doch, das tut man, macht man ja nicht so in dem Alter mehr, ne? Sagen die Leute. Das sagte mein Sohn. Ich hatte dann etwas längere blonde Haare. Aha. Und dann kam ich dann eines Tages da an und hatte kurze rote Haare. Das kommt er und sagt, nun bist du total durchgeknallt. Aber er toleriert das so, wie du bist. Er toleriert, ja. Gibt es denn so bei Aldi, bei Plus, so wenn du einkaufen gehst, auch nicht mal Nasenrümpfen so von anderen Leuten, die einkaufen, oder von der Kassiererin? Da kommt wieder die Alte, die schräge Alte oder sowas? Nee, überhaupt nicht. Nein, ich habe ja Umgangsform, ne? Ich bin ja noch nicht ganz... Nee, klar, aber... ich bin nett. Die aber Leute, es ist immer so, man guckt mich dann an, wenn ich dann mit meiner Enkeltochter komme, oder auch mit beiden, aber noch mehr, wenn ich bei meiner Enkeltochter alleine bin. Und dann letztens war ich auch zum Einkaufen und dann war ein Mann, der hatte so einen Wagen so ganz vollgepackt und wir hatten nur 2 Sachen. Ja. Und dann wollte er mich nicht so gerne ansprechen und sagte dann zu meiner Enkeltochter, sollen wir mal die Mama durchlassen? Siehst du, ich dachte es mir schon. Die denken, du bist die Mama, ne? Ja. Du wirkst wahrscheinlich dadurch auch viel jünger, als du eigentlich bist. Ja, man denkt nicht, dass ich die Oma bin, ja, ne? Oder ich war im Handarbeitsgeschäft, da war ich mit beiden Kindern da, ja, und dann bin ich nach oben gegangen, da musste man zu 2 Stufen hochgehen und die beiden Kinder blieben unten und gucken sich da was an, was gesteckt war. Auf einmal sagt meine Enkeltochter, Oma, kannst du mal eben gucken? Dann sagt die Verkäuferin, wie bitte, sagt sie, das wird sich ja vielleicht komisch an, wenn die Oma zu ihnen sagt. Aber das ist doch auch, es schmeichelt einem dann ja auch, ne? Wenn man so als Mutti angesehen wird, der Enkelkinder. Hm? Ich finde das toll. Toll, also, ich sage immer, tun Sie das den Kindern nicht an. Ich sage, das wäre ja fürchterlich. Also Irene, ich glaube, so ein Auswandern wäre nichts für dich. Dafür liebst du viel zu sehr deine Enkelkinder. Hm? Ja, ich liebe alles hier. Ich wohne hier schon. Ja, ja. Seit dem Ersten Weltkrieg wohne ich schon hier und hier möchte ich einmal bleiben. Aber eins muss ich noch erzählen. Da war ich in der Sportabteilung hier bei uns. Ja. Und da konnte man Rollerskate fahren. Mhm. Die haben da so eine Bahn, Ne, und dann konnte man doch Lastkit fahren. Mhm. Ich sag, wie ist das, soll Oma mal so ein paar Dinger da anschneiden? Ja. Oh, sagt meine Enkeltochter, Oma, du bist dir die Beine. Ich sag, ne, seit da kriegen wir schon auf die Reihe. Ich mir die Dinger angeschnallt. Ich laufe ja auf Sitzschuh. Ja, das mache ich ja auch noch, wenn wir denn mal hier einen ordentlichen Winter haben. Ja, und dann bin ich da mit den beiden, bin ich dann da mit dem Rollerskate. Weißt du, Irene, es fehlt nur noch irgendwann in nächster Zeit, wenn die Kleinen auch auf den Trip kommen, ein flottes Piercing irgendwo? Vielleicht ein Nasenpiercing oder so? Oh Gottes Willen, nein, die Schmerzen, das muss ich mir nicht antun. Also eine verrückte Oma, die wahrscheinlich immer noch ein bisschen verrückter wird, je älter sie wird. Und das ist auch richtig und gut so. Ja, also ich finde das gut für mich und ich denke, das ist auch gut für meine Enkelkinder. Aber die freuen sich wie die Schneekönige. Je mehr die das kapieren, wie du drauf bist, die nehmen das ja wahrscheinlich schon als ganz normal an. Ja, ich denke, sie sehen das ja auch wie die andere. Die andere Oma ist noch etwas, noch 2 Jahre oder 1 Jahr jünger als ich. Ja. Aber die ist dann auch noch ein bisschen anders, ne? Ja, ein bisschen gesetzter und ruhiger vielleicht. Ich finde das irgendwie schön und ich finde auch so, wie ich lebe, finde ich das einfach gut. Schön, dass du angerufen hast. Ja. Alles Gute dir, der Familie. Ihr seid spitze, du Dankeschön. Ja sowieso. Ich habe dir schon mal gesagt, wir haben schon mal zusammen gesprochen. Das ging da um diesen Mann, der immer mit seiner Frau gesprochen hat und der dann im Fernsehen war. Ja, ich weiß. Weißt du, und da habe ich dich auch mal angerufen. Ja. Und immer denke ich abends, so, und jetzt gehst du ins Bett. Und dann denke ich, naja, muss man eben hören, was er so zu sagen hat. Und rums die Bums, es ist wieder 2 Uhr. Das freut mich natürlich. Ja, also es ist einfach toll. Und diese beiden Frauen, die finde ich einfach super. Ich finde sie auch klasse. Aber ich finde dich auch klasse. Und verabschiede mich jetzt und bitte dich, deinen Sohn, die Schwiegertochter und die beiden Enkel zu grüßen von mir. Das werde ich machen. Tschüss. 1:31 und 40 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 32 und 32 Sekunden, hier ist Radio das Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema durchgeknallte Alte. Ich möchte mit durchgeknallten alten oder älteren Leuten reden, die so ein bisschen schräg drauf sind und dazu stehen und das auch schön finden und sich in ihrem Leben so eingerichtet haben. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Babette, 61 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Babette. Du bist ja auch noch ein junger Spund, ne? So mit 61. Junger Spund, ja, gegen die 78-Jährige genau, natürlich. Genau, ganz genau. Inwiefern durchgeknallt? Ich muss mal sagen, mir geht es ähnlich wie deiner Anruferin aus Djerba. Bloß, dass mein Ziel noch etwas weiter runter liegt, unterhalb des Äquators. Nämlich? Nämlich in Kenia. In Kenia? Rufst du jetzt auch aus Kenia an? Ja, ich rufe hier aus Deutschland an. Ich wollte schon sagen, soweit reicht die Satellitenschüssel, glaube ich, nicht. Tatsächlich nicht. Ich habe seit 6 Jahren dort eine Beziehung zu einem 25 Jahre jüngeren Kenianer. Ja. Und muss sagen, ich genieße das sehr, ich bin echt glücklich darüber, bloß wir sehen uns halt nicht so oft, weil das Fliegen immer recht teuer ist. Mhm. Seht ihr euch einmal im Jahr zumindest? Zweimal im Jahr. Und wie lange bist du dann da unten? So für 4 bis 6 Wochen. Ja, wie lange bist du dann unten? 4 bis 6 Wochen. Ach so, 4 bis 6 Wochen, sagst du gerade, ja genau. Kommt er denn auch schon mal nach Deutschland? Nein, oder? Nein. Erstens mal ist das äußerst kompliziert, ein Visum zu kriegen für ihn. Und das ist also dann nicht finanzierbar. Ja. Wie hat es eigentlich damals angefangen? Auch in einem Urlaub? In einem Urlaub, ja. Aha. Er war Barmann in einem großen Hotel dort, aha, vom African Safari Club. Und ja, da haben wir uns kennengelernt. Von wem ging das aus? Hast du ihn eher angeflirtet oder er dich? Ja, ich habe ihn eher angeflirtet, ja. Aha. Er ist eigentlich ein sehr zurückhaltender Mensch. Ja. Er hätte das von sich aus sicherlich nie gemacht, zumal es da recht harsche Bestimmungen gibt, was die Personal und Gäste Kontakt mit den Gästen angeht. Ja, wir haben uns natürlich auch immer außerhalb des Hotels getroffen. Und dann hatten wir den ersten Urlaub an der Südküste dort in Kenia. In einem Bungalow, da konnten wir gemeinsam Urlaub machen. Ach so, dann habt ihr, also der allererste Urlaub, wo ihr euch kennengelernt habt, warst du alleine? Ja. Und hast ihn dann, halt wie du es gerade beschrieben hast, kennengelernt? Ja, und angebaggert. Angebaggert und es hat dann gleich geschnackelt auch. Ja, nun gut, ich meine, ich hatte ja 4 Wochen Zeit. Ja, genau. Bis es dann geschnackelt hat. Und der zweite Urlaub, den habt ihr dann gemeinsam in Kenia verbracht, ihr beide. So ist es, ja. Nun ist er 25 Jahre jünger, ist eine Stange ja. Zeit, ne, Stange Jahre. Ist das irgendwie ein Problem für Nein, dich? Nein, überhaupt nicht. Gar. Weder für mich noch für ihn. Auch für seine Bekannten und Freunde und Verwandten nicht. Es ist keinerlei Problem. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Nein, wie wirst du so aufgenommen? Hast du Kontakt zu seiner Familie? Ja. Und wie wirst du da aufgenommen? Immerhin bist du eine Ausländerin und eine ältere Frau. Ich weiß nicht, wie man das so in Kenia sieht, wie die Sitten da sind. Das sieht man nicht so dort in Kenia. Ist egal. Zumindest was das Alter anbetrifft. Ja, ja. Also ich glaube auch, dass ich etwas jünger wirke, als ich an Jahren bin. Das ist ja wirklich eine tolle Sache, wenn man das so hört, dass es da gar keinerlei Schwierigkeiten gibt, dass Nein. du von den Menschen da so aufgenommen worden bist. Von den Menschen überhaupt nicht. Ich muss auch sagen, hier von meinen Freunden und auch von meinem Sohn, der inzwischen schon 38 ist, also 2 Jahre älter als mein Liebster, da gibt's keine Probleme. Die sagen, genieße das, solange es geht. Was ja auch sehr schön ist, es gibt sicher auch Familien, die dann die Nase rumpfen und sagen, wie kannst du das denn machen, in Afrika, die einen Liebhaber halten oder so. Ja. Gibt es denn in Deutschland dennoch irgendwie vielleicht Freundinnen oder Bekannte oder Nachbarn, wo du meinst, na, die finden das nicht so toll? Ach na, die wissen es nicht. Die wissen es gar nicht. Die es nicht so toll finden würden, die wissen es nicht. Wenn du ihn besuchst, was macht ihr dann immer? Macht ihr gemeinsam Urlaub oder unternehmt ihr auch was Besonderes? Wir machen gemeinsam Urlaub, wir unternehmen viel zusammen. Ich würde also furchtbar gern, auch wie die Dame, die in Tunesien wohnt, dorthin ziehen. Warum tust du es nicht? Wenn sich das finanziell machen ließe. Ach so. Das heißt, das ist eine rein finanzielle Frage. Ich habe nur meine Rente, die ist nicht allzu hoch. Und sicherlich ist das Leben dort preiswerter als bei uns. Und es wäre auch nicht ein Problem, dort ein Haus zu mieten. Aber man muss eben sehr viel anderes dabei bedenken. Kenia ist nicht Tunesien. Ne? Das ist halt problematisch mit dem Gesundheitswesen dort. Und in meinem Alter muss man halt doch schon ein bisschen öfter mal den Arzt bemühen oder damit rechnen. Und dann wird das sicherlich problematisch. Man ist dort nicht krankenversichert, man muss das halt selbst finanzieren. Ja, und wahrscheinlich ist das Gesundheitssystem auch nicht so insofern so gut, dass man gute Ärzte findet, wenn man ein spezielles Problem hat. Ich habe eine Freundin aus der Schweiz, die dort auch mit einem Kenianer verheiratet ist, die auch diesen beträchtlichen Altersunterschied haben. Die hat dort aber ein Haus, die lebt dort, ist von der Schweiz dorthin gezogen und wir sind sehr viel zusammen, wenn ich dort bin. Die hat leider allerhand Gebrechen schon. Beispielsweise ist sie sehr zuckerkrank. Und diese ganzen Insulinspritzen, das muss sie alles selbst finanzieren. Das ist problematisch, wenn man denn in sehr fernen Ländern ist. Ja, genau. Du hast gerade erzählt, dass ihr euch 2-mal im Jahr seht. Ja. 4 Wochen im Durchschnitt so ungefähr. Ja. Hast du keine Sorge, dass er dir in der restlichen Zeit fremd geht? Nee, habe ich nicht. Überhaupt nicht? Habe ich nicht. Arbeitet er immer noch im Tourismus? Nein, er ist arbeitslos jetzt. Und das ist eben das, was hier bei uns keiner verstehen kann. Die kriegen ja weder Arbeitslosengeld noch Sozialhilfe. Die haben nichts, gar nichts. Ist das denn für ihn nicht auch eine unbefriedigende Situation, dass er so gar keine Perspektive hat? Das ist es. Er möchte natürlich gern, dass ich dorthin komme und auch, dass wir heiraten. Das wird er furchtbar gern sehen. Deshalb hat er so drauf gedrungen, dass wir uns voriges Jahr verlobt haben. Also, das ist natürlich nur, wie soll man mal sagen, das war eigentlich nur ein Besänftigen. Etwas Symbolisches, um ihn zu besänftigen. So ist es, ja. 25 Jahre Unterschied. Du bist 61. Ja. Wie weit, das frage ich dich jetzt mal indiskret, du musst da gar nicht drauf antworten. Hat vielleicht auch nochmal so einen Neuanfang im Bereich Sexualität damals eine Rolle gespielt? Ja, natürlich. Ich bin vorher sehr lange allein gewesen hier und das war es schon. Wie sind denn die Kenianer im Bett? Erzähl es uns. Hervorragend. Hervorragend. Ja. Ausdauernd. Ja. Doch, sehr gut. Ich meine, sehr einfühlsam. Ja. Ich meine, dadurch, dass ihr euch auch nur zweimal im Jahr seht, bleibt ja bei aller Unzufriedenheit aber auch die Liebe sehr frisch, ne? Ja, das sehe ich auch so. Wobei du vermutlich auch eine sehr hohe Telefonrechnung hast, oder? Das habe ich, ja. Das habe ich. Wie redet ihr miteinander? In welcher Sprache? Englisch, nur Englisch. Nur Englisch, ja. Ich habe nie Englisch gehabt in der Schule. Und ich habe das nur durch Learning by Doing. Jetzt durch die Bekanntschaft mit ihm gelernt. Stelle ich mir so sehr schwer vor, wenn man das nicht richtig gelernt hat, die Sprache, so wirklich auch sehr, sehr nuanciert miteinander zu reden. Ist es, ne? Das ist auch schon ein Problem, wenn ich einen Brief von ihm bekomme, dann brauche ich also wenigstens 2 Stunden, um den wirklich exakt zu übersetzen. Und wenn ich einen schreibe, dann dauert es noch länger. Ja. Was meinst du oder was denkst du jetzt, wie es so weitergeht? Wird es immer so weiterlaufen, dass du 2 Mal im Jahr runterfliegst? Oder? Also das Bestreben ist natürlich, dass ich gänzlich dorthin ziehe. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn ich in Mombasa am Flughafen lande, jetzt kommst du nach Hause. Mhm. Ehrlich, so ist es schon. Ja, so ist das. Das ist ja toll. Ja. So ist das. Aber ich kenne natürlich nicht nur ihn, ich kenne da so sehr viele andere Leute dort, die also mich immer mit offenen Armen empfangen und aber Mama Kenia zu mir sagen, ne? Das ist also. Aber du hast ja einen Sohn, hast du gerade erzählt. Ja. Hast du auch ein Enkelkind? Drei sogar. Würde dir das denn nicht auch sehr schwer fallen, den Sohn und die Enkel zu verlassen? Ja, doch. Mhm. Aber ich weiß, die leben hier in guten Verhältnissen und da gibt's keine Probleme. Mhm. Ich müsste natürlich, das wäre halt das Problem, dass ich nicht ohne weiteres wieder herkommen könnte. Weil ich müsste ja hier meine Wohnung aufgeben. Ist klar, ja, klar. Das kann man das gar nicht finanzieren. Und dort, ja, das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Also der Wunsch, trotz aller Bedenken, Gesundheitswesen und so weiter, ist doch schon da, irgendwann ganz runterzugehen. Der ist da, auf jeden Fall. Jetzt erklär mir doch nochmal, das weiß ich gar nicht, aufgrund der politischen Situation, warum kann er nicht mal nach Deutschland kommen? Tja, also da sind derartig komplizierte Vorschriften, was Visum und 14 Pass, vor allen Dingen Pass muss er auch noch extra haben und das ist kolossal teuer. Ja. Das könnte ich auch nicht finanzieren. Ach so, ist klar, der Flug dann. Ich habe ihm nun schon die Fahrschule finanziert, damit er vielleicht die Möglichkeit hat, noch anderweitig sich einen Job zu suchen. Also das ist es wird immer ein sehr teurer Spaß. Ja, also es ist schon, wobei es natürlich für ihn wahrscheinlich auch höchst interessant wäre, mal deine Heimat kennenzulernen. Ja, ne? Deine Umwelt und wie das hier alles aussieht. Er hat gemeint, wenn er hier wäre, müsste er den ganzen Tag zu Hause bleiben, weil es ja viel zu kalt ist. Wahrscheinlich, du müsstest ihn, wenn im Hochsommer kommen lassen und nicht im tiefen Winter. Genau. Babette. Ja. Mann, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir, dass du das schaffst finanziell, dass du da runtergehen kannst. Ja, das hoffe ich auch. Und dass dann noch so ein kleines Polster da ist, dass du im medizinischen Notfall dann auch hierher fliegen kannst, ne? wenn irgendwas ist. Das wünsche ich mir auch. Ja. Von Herzen alles Gute und schönen Gruß an deinen Freund. Ich bedanke mich, Doris. Tschüss. Tschüss. Durchgeknallte Alte. Wobei ich das nicht böse meine, das wisst ihr ja, ne? Sondern, ja, ihr versteht das schon. Christa, 69 Jahre, guten Morgen. Hallo Christa. Hallo. Ja, jetzt haben wir uns. Du bist 69 Jahre. Genau. Ich habe zum ersten Mal die Sendung gesehen, weil ich nicht schlafe. Ist das wahr? Und dann gleich durchgekommen. Ja, kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ja, das baut sich jetzt gleich alles auf. Ja, okay. Das ist ja toll. Also die, ja? Nee, das ist toll, dass du gleich durchgekommen bist. Viele versuchen das monatelang und schaffen das nicht. Ja. Also die Sendung finde ich ganz toll, muss ich sagen. Vielen Dank. Und zu meiner Person kann ich sagen, dass ich 69 Jahre alt werde, dass ich 4 Kinder habe, 6 Enkel und ein Urenkel. 6 Enkel und ein Urenkel schon? Ja, und alle sind so Gott sei Dank gesund und lernen sehr fleißig, studieren und meine Kinder sind auch Akademiker alle. Ja. Einen Mann habe ich mit 37 Jahren verloren, der ist gestorben, der jüngste Sohn war 10 Jahre alt. Hast du dann danach nochmal geheiratet oder hast du einen Freund? Nein, nicht einmal, weil es, damals habe ich mir gesagt, ich habe 3 Töchter im Hause, wenn ich jetzt mir einen Liebhaber nehme, dann könnte derjenige eventuell zu den Töchtern schaffen. Ach so, so klug überlegt alles. Ja, ich bin Steinbock. Ah ja, die sind so, genau. Und dann habe ich eben sozusagen in die Hände geklatscht und gearbeitet, denn die Witwenrente war vor 30 Jahren 490 Mark und meine Miete war schon 800. Dann hast du aber verdammt viel gearbeitet mit den Kindern und dann allein. Ja, ich habe 36 Berufsjahre, davon 27 voll. Mhm. Und meine Kinder haben aufgrund dessen kein BAföG bekommen. Mhm. Nicht, wenn andere immer sagen, die Politikerfrauen oder dies oder jenes, ich arbeite bei zwei Kindern, die konnten sich eine Haushälterin halten. Mhm. Ich nicht. Mhm. Und hast es geschafft, allen Kindern eine tolle Ausbildung zu bieten. Ich kann, also nicht, dass ich jetzt überheblich bin, aber jeder meiner Bekannten oder auch von den Kindern, die Bekannten, die sagen, ich kann erhobenen Hauptes durch die Welt gehen. Nun merke ich schon, Christa, dass du eine sehr starke Frau bist, die so etwas auf die Beine gestellt hast. Daraus ja, aber zwischendurch bin ich schon 10-mal operiert worden und trotzdem habe ich mich nicht unterkriegen lassen. Siehst du? Und habe noch mit 60 Jahren, habe ich noch Abfahrtskilaufen gelernt. Mit 60 Jahren? Mit 60 Jahren, jawohl. Und dass sogar ein Skilehrer mal gesagt hat, natürlich Anfängerkurs und einmal fortgeschrittenen. Aber ich habe mich immer in Kursen angeschlossen. Wo fährst du Ski? Wie bitte? Wo fährst du Ski? In Österreich. In Österreich. Ja, also mit 60? Verschiedentlich. Ja. Ja, also in Garmisch-Partenkirchen, aber da ist nicht so ein gutes Skigebiet. In Davos. Mhm. Also wenn man mit 60 das noch anfängt, Respekt. Ja, Respekt. Ja. Und es ist toll, toll, toll. Und einmal habe ich tatsächlich einen großen Oberarm-Splitterbruch gehabt. Echt? Ist doch mal was passiert? Ja, aber nicht beim Skilaufen, sondern beim Skiholen vom Geschäft. Da ist es dann passiert. Da war es so vereist, dass ich, da musste ich nach Lienz gebracht werden. Mhm. Also das war schon ganz schön stark. Da hatte ich auch ein Dreivierteljahr damit zu tun. Jetzt verrat mir doch mal, was so der Impuls war für dich zu sagen, das ist ja schon eine verrückte Idee mit 60. Das kann ich dir sagen. Man hat mich immer schon früher 10 Jahre jünger geschätzt. Mhm. Weil ich nach dem Tod meines Mannes, vielleicht nicht gleich, aber danach habe ich alles positiv gesehen und habe mir gesagt, das, was ich durchgemacht habe, das war das Schlimmste. Mhm. So schlimm kann es nicht mehr kommen. Mhm. Und jetzt koste ich sozusagen, was in meinem, wollen wir sagen, meiner Kraft liegt, aus. Gibt es denn noch? Ich bin ziemlich bis an die Grenzen auch oft gegangen. Ja. Aber durch diese Erfolgserlebnisse war ich dann immer wieder oben auf und habe manchen Jungen, ich habe dann auch zwei jüngere Männer kennengelernt, 15 Jahre jünger, da war ich. Es gibt junge Alte, ne? Klar. Aber hallo, gibt es die? Und wie es die gibt? Ja. Hast du denn Stichwort? Ich habe eben alles angepackt und habe auch mit einer Freundin vor 2 Jahren noch eine Kanada-Tour gemacht. Mhm. Und zwar von dieser Reisegesellschaft Canusa, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen darf, auf jeden Fall. Egal, ist es gesagt. Bis Vancouver, jedenfalls die Tour haben wir gemacht und dann Alaska. Aha, wir haben Alaska. Noch nie gecampt und hatten dann so ein Pickup. Aha. Kennst du sowas? Ja, na klar, na sicher. Ja. Und dann sind wir da 3000 Kilometer durch die Wildnis. Das ist ja toll. Wir beiden. Da war ich 66. Ihr beiden alten Schachteln, ne? Kann so man dann so sagen. Es. Das ist ja toll. Also das ist wirklich Hut ab. Ja. Und da haben wir natürlich Bären gesehen, ja. Ganz tolle Fotos gemacht. Ich habe auch die Nummer von dem, also die Autonummer. Mhm. Und Christa, ist es so, dass du vielleicht jetzt, wo du auch nun mehr Zeit hast und die Kinder sind gut versorgt, auch nochmal so richtig genießen möchtest? Ja. Ja, ne? Ja. Mhm. Leider macht mir manchmal so einige Operationen, die setzen mich für eine kurze Zeit schamatt. Mhm. Aber die Erholungsphase ist länger und was ist denn das? Jetzt habe ich plane ich schon wieder eine Polenreise. Mhm. Das ist auch so die Marienburg und Danzig hat es mir schon mal angesehen. Ja. Allerdings das mit einer Reisegesellschaft. Naja, man muss es ja, du musst ja, ja nicht immer mit dem Pickup durch die Welt fahren. Masuren, ja, das stimmt. Ich fahre aber auch noch meine 180, nicht, auf der Autobahn. Das auch noch, ah, ja. Also wenn mich demnächst eine Frau überholt mit 180, ist das Christa. Naja, immer kannst du es ja nicht fahren. Ist klar, Gott sei Dank, ja. Ja, da musst du dich schon bei erholen. Und ob es Stuttgart ist oder ob es Paris ist oder so. Wer in Hamburg fährt, kann auch woanders fahren. Absolut richtig. Liebe Christa. Was ich noch gemacht habe, ja? was vielleicht wichtig ist, ich habe, war noch bevor der Krieg in Bosnien war, bis unten Pristina bin ich mit dem Auto gefahren. Ach. Da gab es kein Benzin und alle Moslems standen in der Reihe, also mindestens 150 und ich als einzige Frau an der Tankstelle und wollte dann Benzin haben. Also das war schon ein komisches Gefühl und ich bin froh, dass ich noch die alte Stadt in Dubrovnik gesehen habe und so. Ich wünsche dir noch viele tolle Reisen und tolle Aktionen und Hals- und Beinbruch beim Skilaufen. Ja. Alles also. Liebe und alles Gute, Christa. Schönen Dank. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Mann, wenn man das so hört, das sind schon tolle Sachen und tolle Leistungen. Und ich glaube, so bleibt man irgendwie auch jung. Und das schafft man aber auch nur, wenn man sehr positiv an alles herangeht. Ne? Und das Beste noch herausholt. Tolle Sache, tolle Leute. Marlene, unser Küken heute. 55 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Marlene. Ich bin 55, ja. Ich habe mich im letzten Jahr tätowieren lassen. So, was ja auch nicht so üblich ist, ne, für eine 55-Jährige. Wo hast du dich tätowieren lassen? Und zwar habe ich ein Tattoo am Bein und eins am Busen. Und eins am Busen. Was stellt es denn dar? Ich habe am Bein einen Schmetterling und am Busen einen Kolibri. Ein Kolibri. In Farbe? In Farbe, in ja. In Farbe. Warum hast du es machen lassen? Ich wollte das eigentlich immer schon. Meine beiden Söhne sind tätowiert. Mhm. Der eine sehr bunt. Mhm. Ich fand das eigentlich schon immer faszinierend. Mhm. Und ich habe gesagt, oh, ich möchte das auch mal machen. Und aber irgendwo hatte ich dann auch nicht die Traute. Mhm. Dann habe ich mal gedacht, was denken wohl die Leute. Aber dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt oder nie. Mhm. Und habe mir das machen lassen, hatte erst panische Angst davor, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Es macht also gar nichts. Und das dritte Tattoo, das kommt jetzt auf die Schulter. Und warum das eine Tattoo auf dem Busen? Hat das eine erotische Anspielung auch für dich? Ja, ich fand das irgendwie ganz toll, wenn man eine Bluse trägt oder einen Pulli. Man sieht es, man sieht nur einen Teil davon. Also wenn du einen relativen Ausschnitt hast, kann man schon ein Stückchen sehen von dem Tattoo. Ja, doch. Ich dachte gerade so, als du sagst mit den Leuten, ich glaube, das falscheste Rezept fürs Älterwerden und überhaupt für gutes Leben ist zu denken, was denken die Leute, ne? Ja, stimmt. Ne? Das ist der größte Blödsinn überhaupt, da legt man sich selbst Fesseln auf, ne? Ja, und eine Zwangsjacke. Also ich bin da auch ziemlich drüber weggegangen. Viele haben gesagt, ey, du hast doch wohl einen Knall. Mhm. In deinem Alter machst du noch sowas, das kriegst du nie wieder ab. Wie siehst du aus, wenn du 80 bist? Denk da mal dran. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm und ich finde das toll. Und das könnte man ja, wenn man Spaß hat, auch mit 80 noch machen. Ne? Warum nicht? Wenn man Spaß dran hat. Ne? Also ich würde selbst, ich habe leider eine sehr empfindliche Haut. Mhm. Also mein Traum war eigentlich immer so ein kleines Nasenpiercing, so ein kleines Steinchen. Ja. Aber ich habe eine sehr empfindliche Haut. Ich denke, dass ich das nicht mache, weil ich also unter schlimmer Akne manchmal leide. Ach so, ja, dann sollte man das vielleicht. Ich denke, dass ich das dann entzündet, das werde ich lieber nicht machen. Ja. Aber. Hast du einen Partner noch? Nein. Ich lebe alleine. Du lebst alleine. Und die Söhne, die waren da natürlich dann sehr locker, wenn die selbst. Ja, mein Sohn fragte mich im letzten Jahr, Mama, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Da habe ich gesagt, du weißt, ich wüsste was. Ich möchte mich tätowieren lassen. Sagt er, ist das dein Ernst? Ich sage, ja, Mutter finde ich toll, kriegst du von mir. Als du dann in dieses Tattoo-Studio gegangen bist, war das für die ein ungewöhnlicher Kunde? Nein. Nein. War es eigentlich nicht. Also er hat gesagt, seine älteste Kundin wäre 75 gewesen. Ah, siehst die du. Sich noch hätte tätowieren lassen. Ja. Also die fanden das eigentlich irgendwo ganz toll. Ja, also der nächste Plan ist jetzt auf die Schulter, ja. Ne? Das nächste Tattoo. Hast du sonst irgendwie mit dem Piercing, du meinst, das geht aus gesundheitlichen Gründen, nicht so? Nein, das kann ich bei meiner Haut nicht, weil ich also wirklich diese, es ist nicht nur die einfache Akne, es ist diese sogenannte Akne Rosacea. Ja. Lebst du denn für dein Alter, für deine 55 Jahre, auch eher ungewöhnlich, würdest du sagen, dass es eigentlich nicht so typisch ist für eine Frau mit 55 auf andere Bereiche bezogen? Ja, würde ich schon sagen. Also mein großer Traum wäre jetzt zum Beispiel, mein ältester Sohn schwärmt sehr für AC/DC. Die habe ich also auch früher schon mit meinen Kindern gehört. Also mein Traum wäre wirklich mal so ein richtig fetziges Konzert mitzumachen. Weil leider sind die Karten natürlich sehr teuer. AC/DC? Ja. Ja, da bist du eine richtige Rockoma dann, ne? Ja, also ich höre sehr viel wirklich diese flotte Musik. Ja. Also ich bin nicht unbedingt so der Volksmusiktyp, was so atypisch in meinem Alter ist, will ich mal so sagen, was sehr viele machen. Ne? Ja. Also ich mache dann noch die wildesten Feten mit, also mache auch jeden Blödsinn mit. Es ist nicht so, dass ich dann sage, oh nee, also kannst du in deinem Alter nicht mehr machen. Mhm. Nö, das mache ich nicht. Also Alter ist für dich, ist das ein Thema für dich, älter zu werden? Es war ein Thema für mich. Und zwar, wie ich 50 wurde, das war also für mich der Weltuntergang. Mhm, das war für mich also ganz schlimm, aber mittlerweile habe ich gemerkt, so jede Zeit hat irgendwie was Schönes, hat irgendwie was Tolles. Es ist für mich kein Thema mehr. Ich wünsche alles Gute und auf dass das nächste Tattoo auch gut aussieht. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Margi. Margi, stimmt das? 60 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Margi. Auch gemeldet zu dem Thema durchgeknallte Alte. Ja? Inwiefern? Liebe Margi, du musst bitte deinen Fernseher oder das Radio ganz leise drehen. Sonst können wir uns nicht gut unterhalten. Okay, mache ich sofort. Ja. Sekunde, gleich. Jetzt geht es runter. Okay. Jetzt ist es viel besser. Also warum du auch eine durchgeknallte Alte? Ganz einfach. Man hat mich in der besten Form meines Lebens, in dem ich das gemacht habe, ausgeschaltet. Ausgeschaltet? Ja. Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. In der besten Form deines Lebens ausgeschaltet? Ausgeschaltet, ja. Erklär mal, das habe ich nicht richtig verstanden. Ich hatte das absolute Wissen, ich hatte die absoluten Examina, ich hatte alles. Mhm. Und dann kam ein Landkreis daher und versuchte, das Ganze zu privatisieren. Mhm. Was jetzt zu privatisieren? Die Schule oder was? Von was reden wir? Wie alt warst du da? Von der was Zeit? Jetzt Gegenfrage. Was darf ich einschalten, was nicht? Du sollst den Ton einfach ganz runter hab ich. Drehen. Gut. Also nochmal, von vorne. Das, was du gerade erzählt hast, wie alt warst du da? Da war ich Ende 50, Mitte 50. Mitte 50. Ja. Erklär's nochmal, das habe ich wirklich jetzt nicht verstanden. Du hattest Examen, also, beste Examen und... Ich habe verschiedene Examina und habe die letzten 20 Jahre meines Lebens in der alten Politik und weitergearbeitet. Ich habe alle Examina... In welchem, also im Bereich Altenpflege oder welche... Altenpflege... Ja. Und darüber hinaus in Alzheimer, in Heim, in Bezug, ich habe alles. Und dann hat man irgendwas getan, erklär es nochmal. Ja, man hat irgendwas getan. Der Landkreis hat irgendwann uns verkauft. Also die Einrichtung, in der du gearbeitet hast. Ja, verkauft. Ja. Und wir wurden diesen Leuten irgendwo, so wie Nero, vorgeworfen. Was heißt denn das genau? Ja, wir wurden Spott. Also, Magi, wir werden, glaube ich, jetzt nicht mehr schlau miteinander. Die Sendung ich ist höre dich gar nicht. Die Sendung ist jetzt gerade zu Ende. Ich würde sagen, wir beenden es mal einfach. Ich habe es nicht richtig verstanden, muss ich ehrlich sagen. Das verstehe ich auch nicht. Aber wir schaffen es auch jetzt nicht mehr. Also beenden wir das Telefonat. Trotzdem wünsche ich dir alles Gute und schön, dass du mitgemacht hast. Vielen okay. Dank. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Das waren ja wirklich interessante Fälle, die wir vorhin gehört haben. In der Technik war Michael Jansen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Anrufen, fürs Mitmachen, bei denjenigen, die angerufen haben, mit denen ich gesprochen habe, dass sie so viel erzählt haben. Morgen Nacht, wie immer, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, freie Themennacht, offenes Talkradio. Da könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Nochmal der Hinweis, viele fragen immer, es ist so irrsinnig schwer, bei dir durchzukommen. Versucht es, wenn ihr es gerne wollt, versucht es unbedingt ab 0 Uhr. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet. Und es geht natürlich dann während der Sendung auch. Und um 1 Uhr sind wir morgen dann auch wieder da. Um 1 Uhr hier im WDR Fernsehen und hier im WDR Hörfunk bei 1 Live. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.